Abschnitt 20 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona, Teil 2. Brunsbüttel mit Brunsbütteler Hafen war bis vor wenigen Jahren ein kleiner, für die Kornausfuhr wichtiger Hafenort an der Elbe, der mehr als einmal in verflossenen Jahrhunderten durch die Wasserfluten zu leiden gehabt hat. Im Jahre 1676 war der ganze Flecken mitsamt der Kirche davon zugrunde gerichtet worden. Durch die Einmündung des Kaiser-Wilhelm-Kanals in die Elbe nahe beim Orte hat Brunsbüttel nunmehr erhöhte Bedeutung gewonnen. Gewaltige Schleusenanlagen bezeichnen den Anfang dieser 98,65 Kilometer langen, durchschnittlich etwa 9 Meter tiefen Wasserstraße, die mit zwei großen, weit in die Elbe bis zur Fahrwassertiefe hinausgebauten Molen beginnt. Die Schleusenhäupter selbst liegen 250 Meter hinter der Deichlinie zurück, sodass dadurch ein geräumiger, nach innen trichterförmig verlaufender Vorhafen geschaffen worden ist. Um den Wasserstand im Kanal regulieren zu können und denselben von den Einflüssen der durch Ebbe und Flut hervorgerufenen Schwankungen des Wasserstandes der Elbe unabhängig zu machen, bei Brunsbüttel beträgt der Unterschied zwischen mittlerem Niedrigwasser und mittlerem Hochwasser 2,8 Meter, sind große Schleusen mit zwei nebeneinander liegenden Schleusenkammern von 150 Meter nutzbarer Länge und 25 Meter Breite erbaut, deren eiserne Tore durch hydraulische Maschinen bewegt werden. Da, wo bei Grünenthal die Westholsteinische Bahn Neumünster-Heide die Kanallinie überquert, spannt sich eine großartige eiserne Bogenbrücke von 156,5 Meter Stützweite, deren Unterkante 42 Meter hoch über dem mittleren Kanalwasser liegt, über die eben genannte Wasserstraße, mit ihrer Schwester bei Levensau, welche zur Überführung der Bahn Kiel-Eckernförde-Flensburg über den Kanal dient. Wahre Wunder der Brückenbaukunst. Neben der eminenten strategischen Bedeutung des Kanals besitzt derselbe eine kaum minder große für die Handelsflotte. Der Verkehr der Handelsschiffe auf demselben nimmt seit den 5 Jahren seiner Eröffnung ständig zu, und diese Wasserstraße trägt ungemein viel zur Förderung des sich mehr und mehr entwickelnden Schleppschiffverkehrs aus der Nord- in die Ostsee und umgekehrt bei. Etwas südöstlich von Brunsbüttel liegt St. Margarethen. Von hier aus wird in einer knappen halben Stunde das Dorf Büttel mit der bekannten Elblotsenstation der Bösch erreicht. Besteigen wir in St. Margarethen wieder den Bahnzug, so erscheint bald nach Edelack und dem flachen Kudensee die kleine, in der Anlage und Bauart ihrer Häuser an Holland erinnernde Stadt Wilster, ca. 2750 Einwohner in der Wilster Marsch. Charakteristisch für diese Landschaften sind die zahlreichen Windmühlen, welche angelegt wurden, um das von der Geest zur Marsch herniederströmende Wasser mittels Schnecken aus den Laufgräben in die Abzugskanäle zu heben. Der größte Teil der Wilster Marsch liegt nämlich auf Moorgrund, und durch die fortschreitende Entwässerung und Trockenlegung dieses letzteren senkte sich allmählich der darüberliegende Marschboden, und zwar so tief, dass derselbe jetzt unter dem Wasserspiegel der Elbe liegt. In den Häusern der Wilster Marsch lässt sich holländischer Einfluss nachweisen. Dieselben nehmen insbesondere noch unser Interesse dadurch in Anspruch, als der Rokoko-Stil Eingang darin gefunden hat, ohne jedoch die bäuerliche Behaglichkeit zu beeinträchtigen. Die übrigen Elbmarschen Schleswig-Holsteins weisen echte Sachsenhäuser auf, sogar die schönsten und reichsten in den Marschlanden überhaupt. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf das kleine, in blauer Ferne auf hohem Geestrande thronende Burg und eilen dann weiter nach Itzehoe. Ein buntes und bewegtes Bild heiteren wallensteinschen Lagerlebens wird sich bei Nennung dieses Namens vor dem geistigen Auge unserer Leser aufrollen. Ihr kennt ihn alle aus dem Wallenstein, den langen Peter aus Itzehoe. Zwar wird er schwerlich unser Landsmann sein, wenn nicht der schöne Reim wär auf Monsieur. Bartels. Und dem langen Peter mag es Itzehoe wohl zu verdanken haben, wenn es in den Landen deutscher Zunge die bestbekannte Stadt an der Westseite Schleswig-Holsteins ist. In anmutiger Lage am schiffbaren Störfluss erbaut, zählt das gewerbe- und industriereiche Itzehoe, Zement- und Zuckerfabriken etc. in der Gegenwart etwa 12.500 Seelen. In früherer Zeit nahm die Stadt als der Versammlungsort der holsteinischen Stände eine besonders wichtige Stellung ein, doch hat sie dadurch, dass dies nunmehr aufgehört hat, nicht verloren, sondern ist in stetigem Aufblühen begriffen. Durch das Villenviertel hindurch führt ein schöner Spazierweg an Amönenhöhe vorbei, längs der windungsreichen Stör nach dem Schlosse Breitenburg, das von Johann von Rantzau, dem Statthalter der Herzogtümer und dem Besieger der Dithmarschen in der letzten Fehde, 1559, erbaut worden ist. Hier hat sich in den Septembertagen 1627 eine Episode abgespielt, die wohl wert ist, in einigen Worten an dieser Stelle erwähnt zu werden. Damals war Breitenburg eine von starken Mauern umgebene, durch Türme und Bastionen geschützte und vom Störfluss umspülte Feste, in welcher der in dänischen Kriegsdiensten befindliche schottische Major Dunbarry mit 4 Kompanien Schotten und einigem deutschen Fußvolk lag, im Ganzen wohl nicht viel mehr als 600 Mann. Außerdem hatten aber die Landleute der Umgebung ihre Familien und ihren wertvolleren Besitz nach Breitenburg geflüchtet. Vor der Feste erschien nun Wallenstein mit seinen Scharen und versuchte bereits am 17. September den ersten Sturmlauf auf Breitenburg, der abgeschlagen wurde. Alsdann begann eine regelmäßige, vom Friedländer selbst geleitete Belagerung, die 11 Tage später zur Übergabe Breitenburgs führte, nachdem inzwischen Dunbarry getötet worden war. Alle noch am Leben befindlichen Verteidiger des Schlosses wurden von den erbarmungslosen Feinden niedergemacht, nur wenige Frauen und Kinder blieben verschont. Die ergrimmten Sieger sollen der Leiche Dunbarrys das Herz aus dem Leib gerissen und in den Mund gesteckt haben. Damals wurde auch Breitenburgs Stolz, die berühmte Bibliothek des Humanisten Heinrich Rantzau, des Sohnes des Erbauers von Breitenburg, verschleppt und teilweise vernichtet. Wallenstein hatte dieselbe dem Beichtvater Ferdinands II., dem Pater Lamormain, zum Geschenk gemacht und nach Leitmeritz schaffen lassen. Vom alten Breitenburg steht noch die Schlosskapelle, als Sehenswürdigkeit das einzige Stück des alten Schlosses, sonst erinnert nichts mehr, auch in der ganzen friedlichen Umgebung nicht, an die Gräuel des Septembers 1627, mit Ausnahme eines ehrwürdigen Eichenbaumes, der Wallenstein-Eiche. Etwas südöstlich von Itzehoe, bei Lägerdorf, tritt die Senone Kreide zutage und wird daselbst in großartigem Maßstabe ausgebeutet, um teils dort, teils in Itzehoe unter Zusatz von tertiärem Ton, der bei dieser letzteren Stadt und in deren Umgebung gefunden wird, zu Zement verarbeitet zu werden. Nordöstlich von Itzehoe befindet sich das Lockstädter Lager, ein riesiger Truppenübungs- und Schießplatz, auf welchem sich das ganze Frühjahr und den Sommer hindurch reges militärisches Leben entfaltet. Lockstedt ist eine der Zwischenstationen auf der Bahnlinie Itzehoe-Vrist, die auch das kleine freundliche Städtchen Kellinghusen berührt. Mitten im kornreichen Marschgebiete gleichen Namens liegt Holsteins kleinste Stadt, das alte Krempe. Die Gründung Glückstadts hat ihm viel Schaden getan, denn bis dahin war es der Stapelplatz der Landschaft für den Kornhandel gewesen und soll auch keine geringe Schifffahrt besessen haben, bevor die Kremper Aue verschlammte. Als Festung genoss Krempe eines bedeutenden Rufes und ist durch die lange und schwere Belagerung von Seiten der Kaiserlichen, die es im Jahre 1627 durchzumachen hatte, in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges bekannt geworden. Später sank Krempe zum Range einer kleinen, nicht vermögenden Landstadt herab, und der Spruch »Ein Herr von Glückstadt, ein Bürger von Itzehoe, ein Mann von Wilster und ein Kerl von Krempe« war für die Vergangenheit charakteristisch. Auch Glückstadt ist vormals eine starke Festung gewesen. Von dem Dänenkönig Christian IV. In der Absicht gegründet, dem Handel des emporblühenden Hamburgs erfolgreich die Spitze zu bieten und zu diesem Zwecke mit weitgehenden Privilegien ausgestattet, hat es mit der Zeit die Hoffnungen seines Erbauers aber nicht zu erfüllen vermocht. Doch ist es in der Gegenwart eine aufstrebende Landstadt mit gutem Hafen, dessen Verkehr durch die in den jüngsten Jahren hier aufgekommene Heringsfischerei sicherlich gehoben werden wird. Die von etwa 6000 Menschen bewohnte Stadt hat ein Gymnasium und die Korrektionsanstalt der Provinz befindet sich in ihren Mauern. Lebhaften Handel und Industrie besitzt das an 10.000 Einwohner zählende Elmshorn an der Krückau, am Rande von Geest und Marsch. Nahebei zwischen Elmshorn und dem kleinen Tornesch hat der preußische Fiskus vor 25 Jahren auf Steinkohlen gebohrt, aber vergeblich. Das Bohrloch an der Lieth hatte mehrere Jahre über die Ähre das tiefste der Erde, 1330 Meter zu sein, bis dasselbe von demjenigen zu Schladebach überflügelt worden ist. Uetersen, an der schiffbaren Pinnau am Rande der Haseldorfer Marsch belegen, ist ein nicht unbedeutender Industrieort von über 5300 Einwohnern, hat seit 1870 Stadtrecht und steht vermittelst einer Pferdebahn mit der eben erwähnten Station Tornesch der schleswig-holsteinischen Hauptbahnlinie in Verbindung. Das ehemalige, dem Zisterzienserorden angehörige Nonnenkloster ist in der Gegenwart ein Stift für die Töchter der Ritterschaft des Landes geworden. Im Jahre 1412 soll eine Sturmflut Uetersen so sehr mitgenommen haben, dass die Klosterjungfrauen bettelnd ihre Nahrung in der Umgegend suchen mussten. Pinneberg, an der schon erwähnten, bis dahin schiffbaren Pinnau, 3800 Einwohner, war lange Zeit hindurch der Sitz einer eigenen Linie der Schauenburger Grafen. Es ist mit seinen herrlichen Buchenwaldungen ein beliebter Ausflugsort der Hamburger Bevölkerung. In historischer Beziehung ist es bekannt durch die Belagerung durch Tilly im Jahre 1627, der hier verwundet wurde. Und dann hat es den Ruhm, den bekannten schleswig-holsteinischen Geologen Dr. Ludwig Mein hervorgebracht zu haben. Das Gebiet zwischen Pinnau und Krückau pflegt man auch nach dem alten Kirchdorfe Seestermühe, die Seestermüher Marsch zu nennen, an die sich dann südlich die eigentliche Haseldorfer Marsch anschließt. Auf den geräumigen Vorlanden der letzteren, zwischen dem Deich und dem Elbstrom, gedeiht die Korbweide in großer Zahl und wird als Material für Tonnen- und Fassbänder benutzt. Dessen Zurichtung, das Bandreißen, gewährt zahlreichen Bewohnern der dortigen Gegenden lohnenden Erwerb. Auch das Rohrschilf, Phragmites communis, wird dort gezogen und verwertet. Am schönen Haseldorfer Schloss, einem alten prächtigen Herrensitze vorbei, gelangen wir nach dem etwa 2000 Einwohner zählenden Städtchen Wedel an der Wedelau, der zweitkleinsten Stadt Holsteins. Hier war in alten Zeiten eine bedeutende Fähre über die Elbe und Wedels große Ochsenmärkte hatten eine ganz außerordentliche Bedeutung. Auf dem Marktplatz steht eine alte Rolandsäule, um deren Restaurierung sich der Stifter des Elbschwanenordens Johann Rist, der als Prediger zu Wedel geatmet hat, Verdienste erwarb. Eine eigene Bahnlinie verbindet Wedel über das an hohem Geestrücken malerisch an den Ufern der Elbe gelegenen Blankenese mit den Städten Hamburg-Altona, die wir im Folgenden kennenlernen wollen. Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Klaus Missfeld.